Hallo, liebe Etagenfans. Ja, ich habe mir gedacht, ich wollte versuchen, noch so schnell wie möglich einen Nachklapp zu unseren letzten beiden Episoden der Jäger des verlorenen Goofy euch mitzuteilen. Und zwar einfach nur mit dem Ansinnen, euch zu zeigen, wie ich mich auf diese Kampagne vorbereitet habe und ein kleines Was-wäre-wenn zu bieten. Wobei ich hier schon einschieben muss, dass ein Was-wäre-wenn wahrscheinlich ein bisschen übertrieben ist, weil das meiste ist eigentlich so passiert, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Aber für die Leute, die wissen, worum es gar nicht geht, hört euch erstmal die letzten zwei Episoden der Etage 13 an, dann wisst ihr Bescheid. Ich habe nämlich Steffen in den letzten zwei Episoden mit einem Pen and Paper konfrontiert, indem er als Charakter, da fängt schon an, ist schon, das Gedächtnis lässt schon wieder nach, als verrückter Professor, ich glaube Dr. Max Cherry, ha, siehst du, ich kann es doch noch, indem er Abenteuer besteht, und zwar in einem Vergnügungspark namens Midney Country. Und ja, jetzt ganz überraschend löse ich es auf. Es hat dezente Bezüge zu einem real existierenden Konzern und Freizeitpark, den ich nicht abstreiten kann. Und wie bin ich eigentlich darauf gekommen? Na gut, ich hatte schon länger im Kopf, dass ich Steffen gern mal, und das hatte ich glaube ich in Episoden noch aufgeführt, gerne mal so meistern würde in einem Pen and Paper. Also ich bin der Spielleiter, erzähle ihm, wie die Umwelt ist, und er ist ein Charakter, der darin spielt. Und Inspiration habe ich gefunden in dem Comic The Money Man, die Geschichte von Roy und Walt Disney, den zwei Brüdern. Und ich habe mir die einfache Frage gestellt, und damit ist eigentlich im Endeffekt alles losgegangen: Was wäre eigentlich, wenn eigentlich Roy Disney den Park eigentlich bauen wollte und Walt ihm die Ideen geklaut hat? Und das ist im Endeffekt schon die ganze Wendung des ganzen Pen and Papers, die ich so ein bisschen versucht habe, verschwurbelt mit reinzubringen. Ich gebe jetzt aus meinem Gedächtnis ein bisschen raus, was ich mir vorgestellt hatte, und dann führe ich euch entlang meines kleinen Tools, was ich mir aufgeschrieben habe, wo ich euch gleich näher vorstellen werde, was ich eigentlich benutzen, um mich vorzubereiten. Ich hatte mir vorgestellt, dass auf jeden Fall es so aussieht, dass in der Jäger des verlorenen Goofys Steffen mit seinem Charakter einem kleinen Mädchen, das eine Goofy-Figur verloren hat, besser gesagt gestohlen worden ist, diesem Goofy hinterher folgt und dabei auf Mike trifft, einen anderen Charakter, der in Wirklichkeit unser Bösewicht ist und den Goofy haben will, weil er weiß, dass dort die Baupläne drinnen sind, die sein Bruder dort drin versteckt hat. Und es ist im Endeffekt alles, und zum Schluss sollte halt Steffen rausbekommen, dass dieser Park eigentlich nicht Midney Country heißt, sondern er von Roy eigentlich aufgebaut worden wäre und er der Parkinhaber ist. Und ja, ich glaube, ich hatte mir sogar vorgestellt, dass es dann irgendwie auf Disney World umschwenkt, aber das war dann irgendwie nachher auch total dämlich, weil alles hieß ja Midney, da muss man ja auch in den Referenzen bleiben. Bis auf Goofy, den habe ich mir gedacht, ist die einzige Referenz zu unserer wirklichen Welt. Und deswegen habe ich ihn auch weiterhin Goofy genannt, während ich ja alle anderen Charaktere verschwurbelt so genannt habe, wie sie sind, nur den Namen natürlich mal leicht verfälscht habe. Ich glaube, ich erinnere mich noch an Ronald Fuck, eines meiner lieblingsspontan eingebrachten Namen. Mich hat auf jeden Fall amüsiert, dass Steffen mit seinem Charakter direkt Sexualwissenschaften reingebracht hat, ohne dass er wusste, dass er in einem Vergnügungspark unterwegs ist. Das war, glaube ich, das Lustige zu Anfang. Und dass er wirklich alles versucht hat, friedlich zu lösen, was gar nicht so von mir geplant war. Aber ich habe ja erzählt, wie bereite ich mich auf einen Pen and Paper vor? Es ist ganz einfach. Ich setze mich hin und überlege eine Geschichte und versuche sie ein bisschen zu strukturieren. Also diesen Kurzexposé, was ich gerade erzählt habe, unterteile ich dann nachher in verschiedene, ich nenne es jetzt einfach mal für mich, Szenen oder Kapitel. Und ich arbeite mit dem Tool Scrivener. Scrivener ist ein Autorentool für Drehbücher, Romane und so weiter und so fort. Das habe ich mir auch angeschafft, weil ich versuche schon seit Urzeiten an einem Roman zu arbeiten. Ungefähr ist es so, wie wenn man laufen würde und sich erstmal die richtigen Schuhe kauft, das richtige Ding, richtigen Getränkegürtel. Hauptsache die Software ist schon da. Ja, Scrivener kann ich nur empfehlen, kostet halt was. Ich glaube, im Moment sind 37 Euro, habe ich also vor langer Zeit gekauft. Aber diese kapitelartigen Aufbau hilft mir zu strukturieren. Dort sind die Kapitel so ein bisschen aufgeführt. Und es ist so, dass ich von Anfang an schon gedacht habe, es werden wahrscheinlich zwei Sitzungen werden ungefähr, weil eine Sitzung wahrscheinlich zu kurz ist, um da durchzukommen. Und das war nachher auch mein Knackpunkt, von dem ich euch gleich nochmal erzählen werde. Genau, es fängt alles an, da habe ich mir das erste Kapitel habe ich Beginn genannt und in Beginn habe ich sogar noch das aufgeschrieben, was ich euch gerade gesagt habe. Steffen trifft auf das Mädchen und dann wacht er auch wie in einem Pen and Paper Geschehen in einer Piratenhöhle auf, die natürlich an Fluch der Karibik erinnern soll und wird sozusagen mit Hilfe von Mike so ein bisschen befreit, der natürlich interessiert darin ist, dass Steffen den Goofy findet, damit er ihn hat. Oder dass er ihn vor ihm kriegt. Das geht immer hin und her. Und es ist so, dass wenn sie aus dem Piratending rauskommen, hatte ja schon vor das Mädchen gesagt, dass ein Dachs ihr das geklaut hat und dann sollte man nachher auf den depressiven Dachs von Dune Down kommen. Ja, okay. Bonkers halt natürlich in dem Fall, ne? Wisst ihr auch Bescheid. Und dazu habe ich mir auch wirklich ein Rätsel aufgeschrieben und das Rätseldesign würde ich gerne ein bisschen aufklären. Ich habe mir einzelne Satzkonstruktionen rausgesucht aus den einzelnen Filmen, Zitate, habe aber auch nicht gerade die genommen, die direkt so die offensichtlichsten sind und habe dementsprechend halt auch ihn bei manchen Sachen so ein bisschen auf die Fährte bringen können. Ich wollte aber alle Tiere hören. Deswegen auch die Frage, welche Tiere mit auf seine Arsche. Ne? Und dann hat er die Zitate bekommen, so ein Text. Und hinter jeder der Texten stand halt einfach ein Tier. Und dann habe ich halt sowas gedacht wie Augen zu, vertrau mir, ist die Schlange aus Dschungelbuch. Was habe ich hier noch, was schwerer war? Genau, aus König der Löwen habe ich genommen, du scheinst hier nicht zu begreifen, dass nie und nimmer, hör mal, habe ich mir schon fast gedacht, dass er nicht auf König der Löwen kommt. Ich musste auch bei manchen Rätseln aufstellen, dass er was einsetzen muss von seinen, Belohnungen, die er durch seine Charakterstufe-Ding hat. Ach, ich springe jetzt leider ein bisschen, aber wenn ich schon von diesen Belohnungen gerade spreche, dieses System hatte ich schon mal erzählt, auch basiert hier im Endeffekt auf einem tollen System namens Inspectress. Damit habe ich auch schon mal ein, zwei Online-Spiele, nur Schriftspiele geleitet, war auch sehr witzige Erfahrung. Genau, und ich habe mir dann überlegt, dass eins von diesen Dingern einsetzen soll, die er als Belohnung bekommen hat. Und Inspectress hat wirklich dieses Ding, dass man eigentlich sagen kann, wenn man da, glaube ich, eine 4 würfelt, dann hat man was bestanden. Oder wenn man es dann halt erfolgreich besteht, kann man selber erzählen, wie es weitergeht. Das wollte ich Steffen aber nicht antun, weil er das erste Mal Pen and Paper spielt. Also habe ich dann auch die positiven Konsequenzen erzählt und habe mir bei der Charakterstufenentwicklung gedacht, okay, wenn er bestimmte Eigenschaften sehr hoch skillt, dann kriegt er dafür auch noch eine Belohnung. Und das hat er ja auch gemacht. Und da waren da so Sachen dabei wie das Hackfleisch. Das sind alles Sachen, die ich mir einfach überlegt habe aufgrund von billigen Wortspielen. Oder bei Charisma war es, glaube ich, das Duft-Ad. Na, das duftet. Oder der Almanach einfach nur für ewig zurück in die Zukunft, was ein bisschen nerdy sein sollte. Da diese Awards kamen aus meiner Idee so ein bisschen. Da habe ich einfach ein bestehendes Regelwerk genommen und ein paar Modifikationen eingebaut. Kann ich euch nur empfehlen. Ist ein ziemlich einfaches Regelwerk, passiert aber, glaube ich, in der Richtung auf How to be a Hero. Gebt mal How to be a Hero, Pen and Paper ein. Regelwerk, das ist ein offenes System, was auch der Hauke bei Rocket Beans in sein Pen and Paper immer benutzt. Okay, wenn das Rätsel gelöst worden ist, dann wäre ja dieser Schrank aufgegangen, wo der depressive Dachs in seine Welt zurück möchte. Aber er würde ihm dann noch sozusagen Hinweise dazu geben, dass man ja bei dem Kaiser, dass eine Hyäne sich das geschnappt hätte, den Plüsch-Goofy. Wenn er es übrigens nicht geschafft hätte, das steht hier, weil er es ja geschafft hatte, ist es so, dass der Dachs ihm vielleicht schon Lösungshinweise zwischendurch gegeben hat, die im Büro ausliegen. Hier steht bei mir Spuren, Aas, DNA oder gemalte Löwen. Also in dem Fall hätte ich ja auch doch Löwen. Nee, Tiger hätte ich ja machen müssen, weil es war ja der Kaiser, der Tiger. Damit geht's auch direkt weiter. Im Anschluss hätte man wäre man zum Kaiserfelsen gegangen. Und dort war es die Aufgabe, da habe ich gedacht, ein bisschen mit dem Setting zu brechen. Einerseits natürlich kommt man auf den Kaiserfelsen, um mit Scar damit wie habe ich ihn denn nach Pimba? Mit Pimba, mit Mustafa, ich weiß nicht mehr alle Namen, tut mir leid, kämpfen zu müssen. Und in der Zeit musste er sozusagen, seine Aufgabe war es, Pimba zu überreden, damit er an den Plüsch-Goofy rankommt, während die miteinander kämpfen. In der Zeit sollte halt Mike den Plüsch-Goofy klauen, hat er auch gemacht. Und das ist auch ganz gut passiert. Und da beginnt auch langsam meine Erinnerungen so langsam wegzugehen, weil danach wird ja sozusagen Mike von dem Plüschmaskottchen Oswald überfallen. Und hier habe ich mir zwischendurch eine Zusammenfassung reingeschrieben, weil ich einfach zwischendurch seht ihr? Da ist schon was vergessen worden. Es gibt ja noch diese Zwischenszene. Und jetzt mal zum Thema, was ich vorbereitet habe und was nicht. Die Szene, Steffen ist ja nicht direkt zum Kaiserfelsen gegangen, sondern zum Schloss. Zum Schloss, was ja in Disneyland oder World ja dieses Phantasia-Schloss von Mickey Mouse ist. Und das habe ich mir rein improvisiert, dass Ronald Fuck sauer ist, weil er eigentlich das richtige Maskottchen von dieser Welt sein wollte. Und das habe ich mir aus dem Arsch gezogen. Und auch, aber es war schön, es war eine der schönen Szenen, weil ich finde immer die improvisierten Sachen, die einem ganz überraschend kommen, immer ganz lustig. Da hat dann Ronald Fuck ja im Endeffekt so geflucht in einer Entensprache, dass der ja gar nicht verstanden hat, was da los war. Und Steffen musste sein Übersetzungstool einsetzen. Das glaube ich, das Hackflash sogar. Genau. Und hier habe ich mir halt eine Zusammenfassung reingetan in Scrivener, in der ich geschrieben habe, was eigentlich passiert ist. Damit ich wieder ein bisschen auf dem Stand bin, also was in der Folge 1 passiert ist, weil danach ging es ja direkt in Folge 2 auch zu dieser Lampe. Also zu Daladin. Und dort gibt es wirklich eine Attraktion, glaube ich, die so ein Teppich-Ride hat in Disney World, und habe mir das Spiel Codenames, weil ich das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gesehen hatte, so ein bisschen zusammengestellt. Bin jetzt aber auch ein bisschen unzufrieden nachher mit der Performance gewesen innerhalb des Castes, weil es ja doch sehr visuell ist und hätte dort vielleicht was anderes wählen sollen, was für Zuhörer, glaube ich, ein bisschen anstrengend ist. Aber da ist es so gewesen, dass ich einfach Codenames-mäßig, wie das Spielprinzip kennt, man hat im Endeffekt ein großes Tableau an Begriffen, und es gibt gute Begriffe und schlechte Begriffe, so habe ich es mir jedenfalls hier gemalt, und er musste die guten Begriffe erraten, aber nicht die schlechten Begriffe wählen, sonst hätte der Teppich nicht die richtigen Sachen ausgespuckt, sonst hätte ihn falsch hingeführt. Da hätte ich mir was überlegen müssen, das wäre improvisiert gewesen, weil ich wollte ihn das eigentlich bestehen lassen. Bei den meisten Sachen, die ich hier drin stehen habe, habe ich ihn einfach bestehen lassen. Ich hätte meistens immer improvisiert, wenn es darum gegangen wäre. Steffen hätte irgendwas nicht geschafft. So, und jetzt kommt mein großer Casus Knactus. Das war noch gerade ja aufgeschrieben mit der Lampe, und dann kommt die große Frage, ja, was habe ich mir eigentlich zur Zwischenzeit nochmal gedacht, wie ich das auflösen wollte mit Mike und dass Mike sozusagen Roy ist. Und dann mir so ab der Lampe war es ungefähr so, dass ich mir dann vor der zweiten Folge dann nochmal so hingesetzt habe und dort weitergeschrieben habe, weil alles, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, noch für die erste Folge, war eine lange Inhaltszusammenfassung, was in der ersten Szene von einem Disney-Film passiert. Ich glaube, PhilharMagic, diese Mickey Mouse Konzert-Ding-Film. Ich meine, das habe ich alles nachher nochmal extra neu ausgeschrieben. Entweder war es nicht so, oder ich konnte mich nicht mehr erinnern, wo ich das gemacht habe. Und es war so eine Mischung aus, ich habe hier viel vorgeschrieben, einen langen Text. Das war jetzt in dem Fall auch das Blöde. Ich musste sehr viel Text nochmal durchlesen. Ich habe im Endeffekt für mich runtergeschrieben, wie ich mir vorstelle, wie das so ausgeht. Und Ich habe einen Tag vor der zweiten Folge wirklich mir das alles so runtergeschrieben, und es gibt Dinge, die ich da wirklich krass provisiert habe. Das ist nämlich der Bruder Roy in so einem zauberschwarzen Käfig im Kino gefangen ist, improvisiert. Auch dieses Prinzessinnen-Ding habe ich, glaube ich, ein bisschen aufgeschrieben, aber auch da viel improvisiert. Und ich habe diese Prügelei zwischen Roy und Walt ewig lang hin und her gezogen, weil ich mir immer gedacht habe, er fragt ja immer nur einzelne Personen, was gerade jetzt so ein bisschen passiert. Anstatt selber sozusagen zwischendurch mal gewalttätig zu werden. Mann, in einem Freizeitpark muss man noch mal gewalttätig werden. Spaß. Das ist es, was ich mir gemacht habe. Also lustigerweise habe ich Wenn man gemerkt hat, dass es strukturierter war, dann habe ich mir sehr viele aufgeschrieben. Und das ist im Endeffekt, wie ich arbeite. Ich habe an Recherchearbeit halt mir wirklich so einen Disneyland-Park angeguckt. Ich wollte noch eine Sache aufklären. Auch die war improvisiert, nämlich, dass Steffen ein bisschen mehr darauf hingedrängt wird, in der zweiten Folge zu sehen, dass das hier alles nicht real ist. Deswegen hat die Karte auch mal so komische Existenzflackern gehabt und dass das nicht alles richtig ist. Habe ich aber vielleicht zu spät eingesetzt, weil Steffen hat sich einfach die Illusion hingegeben und das gar nicht großartig hinterfragt. Man könnte jetzt also bei dem Pen and Paper sagen, vielleicht hätte ich mehr Hinweise legen sollen, die auch einfacher wären für ihn, aber es war sein erstes Pen and Paper und ich habe halt auch direkt so eine sehr crazy, wirre Meta-Meta-Story mit eingebaut. Da kann ich schon verstehen, dass man da nicht großartig dahinter kommt. Also, das würde ich mir fürs nächste Mal anders wünschen. Und naja, vielleicht gibt's ja für mich das nächste Mal, wenn Steffen mir sowas präsentiert, so etwas. Mir hat's auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Und genau, das war's, glaube ich, was ich dazu hatte. Und ihr würdet mich freuen, wenn ihr mir auch mal sagt, wie ihr das Pen and Paper fandet. Ansonsten kann ich auch nur jedem empfehlen, ich habe Pen and Paper damals angeguckt, immer bei Rocket Beans, wenn Hauke das dort geleitet hat, und bin aber überhaupt erst auf die Idee gekommen, mich bei sowas zu engagieren. Das war die beste Idee, weil ich bin ja eh so ein Spielertyp. Das ist einfach mal spielen auf eine ganz andere Art. Man kann Pen and Paper Spiel leiten, das ist das, was ich jetzt auch in den zwei Folgen gemacht habe, mehr erzählerisch, was mir auch mehr liegt, oder man kann mehr auf die Regeln gucken mit vielen Zahlen und so weiter und so fort. Trotzdem große Empfehlung, macht ruhig mal ein Pen and Paper, man kann jedes Thema in ein Pen and Paper einbauen. Ich habe das zum Beispiel mit dem 30. Geburtstag meines Bruders gemacht, dass ich da ein Pen and Paper mit meiner Familie gemacht habe. Das war auch eine ganz witzige Idee, weil auch viele Neulinge dabei waren, die das Prinzip nicht ganz verstanden haben. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen mein großes Plädoyer, spielt mal ruhig ein Pen and Paper. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann schreibt mir gerne an info@die13teetagen.de. Ich würde mich freuen. Abonniert doch unseren Podcast auf allen gängigen Plattformen. Sagt's weiter. Und ja, bis zur nächsten Folge. Danke, bis zur nächsten Folge. Das war der Nachklapp zu den letzten beiden Folgen. Ich sag tschüss.